Test 2. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Wie war Alisas Tag gestern? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Alisa, wo warst du denn gestern? Ich habe dich gar nicht gesehen. Hallo David, ich war nicht da, denn ich musste auf meine Geschwister aufpassen. Meine Eltern waren nämlich den ganzen Tag auf einem Computerseminar. Ach so, verstehe. Um 7 Uhr klingelte also der Wecker und ich bin aufgestanden. Mein jüngster Bruder Fabian hörte den Wecker und fing gleich an zu weinen. Viola ist dann auch aufgewacht. Das hört sich ja ganz schön stressig an. Und weiter? Ich beruhigte Fabian und Viola hat Frühstück gemacht. Gleich nach dem Frühstück haben Viola und ich Fabian in den Kindergarten gebracht und sind dann zur Schule gegangen. Und nach der Schule? Am Mittag besuchte uns meine Freundin Marie und hat uns leckere Burger gebracht. Das war ein tolles Mittagessen. So? Echt nett von deiner Freundin. Weißt du, wer uns noch besucht hat? Jakob, der Junge von gegenüber. Seine Mutter hat Kuchen gebacken und er hat uns welchen gebracht. Du Glückliche, dann musstest du ja gar nicht fürs Essen sorgen. Ja, da hatte ich wirklich Glück. Ich kann nämlich gar nicht gut kochen. Ende von Teil 2.